Hallo, wie geht's? Ich freue mich, Sie bei mir zu empfangen. Entspannen Sie sich, denn ich habe eine gute Nachricht für Sie. Ich weiß, Ihre Zeit ist kostbar, so werde ich Ihnen ohne Umschweife mitteilen, warum ich unbedingt zu Ihnen sprechen möchte. Hören Sie mir gut zu. In sehr kurzer Zeit werden Sie drei außergewöhnliche Tage des Lichts erleben, also drei Tage, an denen das Schicksal Ihnen nichts ablehnen kann. Sie werden zum Beispiel Geld im Spiel verdienen, eine Begegnung erleben, die Ihr Schicksal ändern wird, oder sogar endlich den Traum Ihres Lebens wahrmachen. Ich will es nicht verbergen. Eine Gelegenheit wie diese wird nicht zweimal kommen. Aber wenn Sie zu 100% von Ihren drei Tagen des Lichts profitieren wollen, müssen Sie ein Hindernis überwinden. Ja, wie ich sagte, ein Hindernis. Tatsächlich fließen jetzt gerade sehr negative Strömungen um Sie herum in diesem Moment. Ich möchte betonen, diese negativen Strömungen müssen Sie sehr ernst nehmen, denn wenn man nichts tut, um ihnen zu begegnen, werden Sie vielleicht die größte Chance Ihres Lebens verpassen. Jetzt verstehen Sie sicher, warum es so dringend war, dass ich zu Ihnen spreche. Ich werde Ihnen helfen, diese negativen Strömungen zu überwinden, sodass Sie Ihre fabelhaften drei Tage des Lichts genießen können. Aber vorher möchte ich Ihnen eine Sache sagen. Ich bin ebenfalls ein vielbeschäftigter und gefragter Mann. Auch wenn ich mir die Zeit nehme, über diesen Bildschirm zu sprechen, weil ich das alles, was ich Ihnen gerade erzählt habe, nicht aus meinem Hut gezaubert habe, sondern es das Ergebnis einer langwierigen Untersuchung ist, die ich über Sie durchgeführt habe. So bitte ich Sie, mir jetzt genau zuzuhören. Zuerst habe ich Ihre astrale Konfiguration genau untersucht, und das Ergebnis dieser Studie ist unglaublich. Sie werden bald von astralen Bedingungen profitieren, die sehr außergewöhnlich sind. Jupiter, der Planet des Glücks und der Ermutigung, wird in Ihr Horoskop eintreten und dort für drei Tage bleiben. Drei Tage des Lichts. Aber Vorsicht! Eine Gelegenheit wie diese wird es erst in 12 Jahren wieder geben. In 12 langen Jahren. Also keine Frage, den Anschluss nicht zu verpassen. Sie werden hinter Ihrem Bildschirm denken, aber wie kommt er dann hinter das Problem, das mich hindert, in den Genuss meiner drei Tage des Lichts zu kommen? Genau, ich bin dahinter gekommen. Gestern wollte ich zum Zweck der Überprüfung die Tarotkarten für Sie ziehen. Vor der Ziehung verbrachte ich eine lange Stunde mit Meditation. Denn es war notwendig, dass ich in vollständige Schwingungsharmonie mit Ihnen trete. Dann fing ich an, und als ich die Karten zog, erzählten sie mir, ich muss es Ihnen gleich sagen, etwas nicht Alltägliches. Hier, damit Sie sich davon überzeugen können, was ich Ihnen sage, schlage ich vor, dass wir sie zusammen betrachten. So also die 4 Karten. Zuerst zog ich diese Karte. Das Blatt 10, das Rad des Schicksals. Dies ist eine vorteilhafte Karte, die immer glückliche Ereignisse verspricht. Was kündigt sie für Sie an? Sie sagt positive Änderungen voraus, es ist die Karte der Chance an sich. Und zwar in vielen Bereichen, sowie finanziellen, materiellen und emotionalen. Aber das ist nicht alles. Gehen wir zur 2. Karte des Spiels über. Blatt 20 ist das Urteil, wie ich gesagt habe, Sie haben keinen Gemeinplatz gezogen. Neben dem Glücksrad gelegen, kündigt diese Karte schnelle Befreiung von Einschränkungen an, die auf Ihnen lasten. Sie bietet Ihnen Lebenslust, Freude und Hoffnung und Gelassenheit. Und prognostiziert nochmals Glück im Spiel. Ja, Sie hören es, Glück im Spiel. Bevor ich zur 3. Karte komme, möchte ich Ihnen auch das Folgende sagen. Alle großen Gewinner im Glücksspiel zogen 2 Karten in rascher Folge. Das Rad des Schicksals lag immer an der Seite des Urteils. Erstaunlich, eh? Jetzt zur 3. Karte. Blatt 12. Der Gehängte. Keine Panik. Sehen Sie darin kein Zeichen des Todes. Der Gehängte in Ihrem Spiel wird hier auf den Kopf stehend gezogen. Er zeigt an, dass er ein großes Hindernis für Ihre Versprechung der 1. beiden Karten ankündigt. Diese Barriere habe ich identifiziert. Es sind diese negativen Strömungen, von denen ich sprach. Aber lassen wir das beiseite, ich werde später darauf zu sprechen kommen. Nun ist die 3. Karte des Spiels Ihre eigentliche Trumpfkarte. Dies ist das Blatt 9, der Einsiedler. Er ist es, mit seiner Laterne, der andere zum Licht führt. Es ist offenbar ein erfahrener, neutraler Berater, der allgemein gute Ratschläge gibt. Und Sie können es sich denken oder vermuten es, diese Karte bezeichnet mich. Es ist dieser Karte zu verdanken, dass ich mit Ihnen in Verbindung getreten bin. Ich bin der, der Ihnen bei der Bekämpfung und Beseitigung des Gehängten in Ihrem Spiel helfen wird, der Sie von diesen negativen Strömungen befreien wird, die ein großes Hindernis für Sie sind, um in den Genuss Ihrer Tage des Lichts zu kommen. Ja, ja, Es sind negative Strömungen, die ihre Müdigkeit, ihren Stress, ihre Niederlagen verursachen. Aber dieses Mal ist es ernster. Es ist die Chance ihres Lebens, die auf dem Spiel steht. Jetzt müssen wir sie endgültig beseitigen. Wir müssen schnell handeln. Jupiter kommt erst wieder in 12 Jahren in ihre astrale Konfiguration. Es ist eine lange Zeit, wenn man davon träumt, Probleme zu beenden und Wünsche zu erreichen. Das ist es, was ich für Sie tun kann. Mit Ihrer Erlaubnis schicke ich Ihnen einen Talisman, aber Achtung, es ist kein gewöhnlicher Talisman, sondern ein Talisman des Schutzes, den ich selbst nach einem alten Ritual gefertigt habe, das ich von einem der letzten Alchemisten erhalten habe. Ich habe ihn lange magnetisiert und ich kann Ihnen sagen, er hat eine unglaubliche Energie. Sobald Sie ihn in Ihrem Besitz haben, werden alle negativen Strömungen, die Sie geschwächt haben, sofort verschwinden. Wo immer Sie sind, wird er als Schutzschild dienen. Sie müssen ihn einfach nur zu jeder Zeit auf Ihrem Körper tragen, um seine Wirkung zu erleben. Es wird also keine besondere Einschränkung für Sie bedeuten. Schließlich werden Sie von diesen negativen Einflüssen befreit sein und zu 100% Ihre 3 Tage des Lichts genießen. 3 Tage. Ich möchte Sie daran erinnern, an denen das Schicksal Ihnen nichts verweigern wird. Liebe, Geld, Glück und Gelassenheit, vor allem alles ist möglich. Also dann, wollen Sie Ihre 3 Tage des Lichts erfahren? Füllen Sie schnell das Formular durch Klicken auf den Link unten aus. Im Gegenzug erhalten Sie alles, was Sie brauchen, um eine gute und glückliche Zeit zu erleben, die Sie schon erwartet. Darüber hinaus werde ich Ihnen kostenlos Ihre 3 Termine des Lichts eröffnen. Außerdem biete ich Ihnen kostenlos die lange Analyse an, die ich für Sie angefertigt habe. Ihr Horoskop, Meditation, Ziehung und Ausdeutung Ihrer Tarotkarten, alles ist absolut kostenlos. Ich bitte Sie nur in allem und für alles um einen kleinen symbolischen Beitrag für die Arbeit zur Schaffung Ihres Talismans. Dieser bescheidene Betrag ist der Lohn der Freundschaft. Nur Ihr Glück ist mir wirklich wichtig. Meine größte Belohnung wird es sein, wieder von Ihnen zu hören, wenn Ihre 3 Termine des Lichts Ihnen alles brachten, was Sie erwarten. Also, bis bald. Ich umarme Sie.